Das ist eine Sendung auf dem freien Sendeplatz. Ein Vortrag: Psychiatrie im Nationalsozialismus. Das war ein Free-Track von der Seite Music Fox, dieses kleine Interlude. Und ich bin Thomas von der Psychiatriekritischen Initiative Tübingen. Und ich bin Knoti. Ich war schon mal vor einem Jahr, habe ein Interview gegeben für Resonanz Kontrasens. Da war gerade die Psychiatriekritische Initiative erst im Entstehungsprozess. Das ist jetzt mittlerweile schon über ein Jahr her. Und ich mache jetzt diese Sendung auf dem freien Sendeplatz vor allem, um den letzten Vortrag, der aufgenommen wurde, auszustrahlen. Psychiatrie im Nationalsozialismus von Dr. Hans-Ludwig Siemen. Davor erzähle ich jetzt noch ein bisschen was über die Psychiatriekritische Initiative und lese noch einen kleinen Text vor über Psychiatrie im Nationalsozialismus in Tübingen. Speziell, weil da wird es jetzt in dem Vortrag nicht explizit drum gehen. Danach wird der Vortrag kommen und am Ende sage ich noch ein paar Termine an und je nachdem, wie viel Zeit ist, beschreibe ich auch noch, was in den Vorträgen und Workshops genau Thema ist. Insgesamt wird die Sendung eine Stunde jetzt gehen. Psychiatriekritik damals und Psychiatriekritik heute. Das ist ein Zungenbrecher schon mal. Psychiatriekritik als kritische Hinterfragung institutioneller Gewalt war in den 60er, 70er Jahren sehr viel üblicher als heute. In Italien reichte die Bewegung um unter anderem den Psychiater Franco Basaglia 1978 sogar die Schließung der Irrenanstalten, um anderen Konzepten wie der von ihm mit weiterentwickelten therapeutischen Gemeinschaft Raum zu geben. Auch Intellektuelle wie Michel Foucault sind mit Werken wie Wahnsinn und Gesellschaft oder die Macht der Psychiatrie hier einzuordnen. Sicherlich gab es seitdem viele Reformansätze und Kritik an der Institution Psychiatrie muss heute anders aussehen. Jetzt ist natürlich die Frage, warum ist es heute irgendwie ein Thema noch? Dazu, dieser ganzen Frage gerecht zu werden, würde natürlich auch jetzt recht viel Zeit brauchen. Angeschnitten aber lässt sich sagen, in Psychiatrien wird immer noch Zwang in Form von Zwangsunterbringung, Medikation und Fixierung ausgeübt. Solch ein Zwang kann nicht als rein medizinische Maßnahme betrachtet werden, sondern Zwang und Gewalt bedürfen auch immer kritische Reflexionen von gesellschaftlicher und gesellschaftswissenschaftlicher Seite. Wenn gesellschaftliche Problematiken wie Armut, Sexismus und Leistungsdruck seelisches Leiden erzeugen können, kann eine tendenziell einseitige Rückführung auf die eigene Krankheit den Bezug zum sozialen Kontext rauben, seelische Verarbeitung individualisieren und letzten Endes gesellschaftliche Problemfelder aus dem Politischen ins Private zurückdrängen. Dabei sind nicht PsychiaterInnen alleine verantwortlich, es ist vielmehr generell die Frage, wie gesellschaftlich mit Abweichungen umgegangen wird, was überhaupt als Abweichung angesehen wird und wie die Menschen mit ihren Ängsten umgehen, durch eigenes Abweichen aus der Gesellschaft ein ganzes Stück ausgeschlossen zu werden. Eine weitere Frage, die auch im gesamtpolitischen Kontext spannend ist oder halt wichtig, ist, welches Leiden wird überhaupt gesellschaftlich anerkannt, welches nicht und warum? Und was ist die Kehrseite von der Gesellschaft, in der wir heute leben, wenn sie ein Leiden anerkennt? Also was ist quasi so die Peitsche zum Zuckerbrot, wenn man es mal so formulieren will? Und da lässt sich auch in der Psychiatriegeschichte auch relativ viel Spannendes rausfinden. Zum Beispiel steht in dem Buch, wo ich nachher eine Veranstaltung ankündigen will, ein Essay, wo es darum geht, dass zum Beispiel das Konzept Trauma dass eigentlich feministische Bewegung eigentlich schon sehr lange dafür gekämpft hat, dass es auch anerkannt wird, das Trauma als Leiden. Aber erst durch, nachdem Soldaten, ich glaube aus Vietnam, irgendwie kriegsgeschädigt zurückgekommen sind, das tatsächlich auch aufgenommen wurde. Weil es gibt ja auch, wie schon gesagt, eine positive Seite dieser Diagnostizierung, nämlich die Anerkennung von Leiden und auch die gesellschaftlichen Vergünstigungen, die damit einhergehen. Generell ist noch zur psychiatriekritischen Initiative zu sagen, dass es gibt einen Infoverteiler, wo über Veranstaltungen informiert wird. Da kann man sich, werde ich gleich sagen, wo man dann schreiben muss, wenn man darin aufgenommen werden will. Dann gibt es die Möglichkeit, selbst in Initiative aktiv zu werden. Da gibt es jetzt gerade im Moment sehr wenig Leute, die da aktiv sind, weswegen die Arbeit auf sehr wenigen Schultern verteilt ist. Und es gibt noch Möglichkeit C, die radikale Selbsthilfegruppe zu besuchen, die sich unregelmäßig circa alle 2 Wochen trifft und die versucht, einen herrschaftsfreien Umgang mit dem Thema psychischem Leiden und einen Austausch darüber. Also, wenn eine von diesen 3 Optionen oder vielleicht auch mehrere gewünscht ist, einfach an pkit@posteo.de schreiben. Ich wiederhole es nochmal. pkit@posteo.de. Und das steht für Psychiatriekritische Initiative Tübingen. Kann man sich ganz einfach merken. Genau. PKIT. Und es gibt auch eine Internetseite, die geht www.pkit.blogsport.de. Okay. Nun lese ich noch zur Einführung, weil es eben gerade in dem Vortrag nicht explizit darum geht, wie schon gesagt, einen kleinen Text von Benigna Schönhagen vor. Dieser Text heißt, also es ist ein Ausschnitt aus dem Text, zwischen Begeisterung und Opportunismus, die Universitätsstadt Tübingen in der Zeit des Nationalsozialismus. Und sie ist Historikerin, Honorarprofessorin an der Universität Tübingen und Leiterin des Jüdischen Kulturmuseums Augsburg-Schwaben. Besondere Karrieremöglichkeiten boten die Biowissenschaften, die sich unmittelbar für die Verwirklichung der NS-Ideologie in Dienst nehmen ließen. Da avancierten dann Hochschullehrer zu Exponenten, unmittelbar auch Exekutoren, rassistischer Wissenschaft wie der Oberarzt einer Nervenklinik und Jugendpsychiater Robert Ritter. Seine rassenhygienischen und erbbiologischen Untersuchungen führten zur anthropologischen Erfassung und Vermessung von Zigeunern und sogenannten Zigeunermischlingen. Ritters Forscherdrang und Ehrgeiz machten auch vor KZ-Toren keinen Halt. Seine Karteien wurden zur Grundlage für die rigorose Verfolgung der Sinti. Ritter schlug vor, die Verfolgung auch auf sämtliche Ballastexistenzen, wie er sich ausdrückte, auszuweiten. Ein besonderer Vertreter des Nationalsozialismus an der Universität war der ehrgeizige Psychiater und Vererbungsforscher Hermann F. Hoffmann. Mit seinen Vorstellungen von der Vererbbarkeit krimineller Veranlagungen bereitete er die rassenhygienische Gesetzgebung des NS-Staats, wie das Sterilisationsgesetz und das Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher vor. Zitat: Alle unsere praktischen Maßnahmen und auch unsere wissenschaftlichen Forschungen sollten daher unter der Leitidee stehen, Wert und Bedeutung des Einzelnen für die Gemeinschaft zu steigern, Unwert aber zu beseitigen, auszumerzen oder zumindest sein Unwesen auszuschalten, lautete seine Überzeugung. 1936 unter politischem Druck zum Rektor der Universität gewählt, ließ sich der Mitbegründer der Wissenschaftlichen Akademie des NS-Dozentenbundes für die traditionsreiche Rektorengalerie nicht wie üblich im Talar, sondern in Uniform der SA malen, was seinem nationalsozialistischen Missionseifer entsprach. In den 60er Jahren von Studenten wieder entdeckt, wurde dieses Ölgemälde zum Anstoß der Studentenbewegung in Tübingen und ihre Auseinandersetzungen mit der braunen Vergangenheit der Universität. Das ist ein kleiner Textausschnitt eben gewesen, um zu zeigen, dass eben in Tübingen gerade dieses Thema sehr, sehr zentral auch war. Und jetzt werde ich noch einen Track abspielen von Rapper Tapete, der heißt Bis die Produktion stoppt. Und danach wünsche ich eine konzentrierte Stimmung bei dem Vortrag. In der Mitte wird es eine kleine Unterbrechung durch ein Klavierstück geben und am Ende des Vortrags werde ich, wie gesagt, noch ein paar Termine ankündigen. Viel Spaß. Musik. Spuck mir nicht vor die Füße, spar dir die harten Blicke. Schubst mich nicht um und versetzt dann in meinen Magen Tritte. Führ mich nicht vor, profilier dich nicht auf meine Kosten. Nimm mich nicht aus bis auf meine Knochen. Mach dich bitte nicht zum Maß aller Dinge. Du bist keinen Deut besser und kein bisschen schlimmer. Fäll kein Urteil über mich, das steht dir nicht zu. Dein Wissen ist nur eines unter Milliarden Paar Schuhen. Du hast den Tod nicht besiegt und willst mich attackieren oder mir die Welt erklären, ich werd jeden Schlag parieren. Deine Wortmeldung wird notiert und dann landet sie im Papierkorb bei den anderen berechenbaren Standards. Ich habe Déjà-vus vom primitivsten Schläger bis zum gemastertsten Absolventen, jeder spricht dasselbe. Bin ich gelangweilt von den Runden, die du drehst, dann wechsel ich die Straßenseite oder versperre den Weg. Alle laufen etwas hinterher, alle befinden etwas für richtig, dass sie nachahmen, bis es verschwindet oder bis sie verschwinden, bis es nichts mehr gibt, das verbindet, bis die Produktion stoppt, bis es stinkt, bis zum Himmel. Kuschen vor Vergehen, der Mode laufen immer zum lautesten. Hey. Lebende Tote und alle kleben wie Popel an irgendeinem Ried, den schwingenden Vogel und werden sich wieder erst hinterher betrogen fühlen. Alle drehen sich im Kreis, zumindest all die, die denken, sie wüssten Bescheid. Alle drehen sich im Kreis, zumindest all die, die denken, sie wüssten Bescheid. Alle drehen sich im Kreis, zumindest all die, die denken, sie wüssten Bescheid. Alle drehen sich im Kreis, zumindest all die, die denken, sie wüssten Bescheid. Ich muss mir nichts beweisen und ich werde nie gehorchen. Hab keinen Zwang, mich zu beeilen und verschiebe was auf morgen. Droh mir nicht mit Sanktionen, lass mich wohnen, wo ich wohne. Unterteil mich nicht in Zonen, greife nicht nach meiner Krone. Erzähl mir keine Lügen, versuch nicht meinen Kopf zu waschen. Ich würde dir sehr übel nehmen, müsste ich diesen Ort verlassen. Hinder mich nicht am Denken, überschreit nicht meine Grenzen. Höre auf, mich zu bekämpfen oder trag die Konsequenzen. Alle laufen etwas hinterher, alle befinden etwas für richtig, dass sie nachahmen, bis es verschwindet oder bis sie verschwinden, bis es nichts mehr gibt, das verbindet, bis die Produktion stoppt, bis es stinkt, bis zum Himmel. Kuschen vor Vergehen, der Mode laufen immer zum lautesten. Hey. Lebende Tote und alle kleben wie Popel an irgendeinem Ried, den schwingenden Vogel und werden sich wieder erst hinterher betrogen fühlen. Alle drehen sich im Kreis, zumindest all die, die denken, sie wüssten Bescheid. Alle drehen sich im Kreis, zumindest all die, die denken, sie wüssten Bescheid. Alle drehen sich im Kreis, zumindest all die, die denken, sie wüssten Bescheid. Alle drehen sich im Kreis, zumindest all die, die denken, sie wüssten Bescheid. Alle drehen sich im Kreis, zumindest all die, die denken, sie wüssten Bescheid. Alle drehen sich im Kreis, zumindest all die, die denken, sie wüssten Bescheid. Alle drehen sich im Kreis, zumindest all die, die denken, sie wüssten Bescheid. Alle drehen sich im Kreis, zumindest all die, die denken, sie wüssten Bescheid. Ja, schönen guten Abend. Heute Abend werde ich mit Ihnen ein nicht so schönes Thema bearbeiten wollen, und zwar die Psychiatrie im Nationalsozialismus. Ich habe so ungefähr 45 Minuten vorbereitet, um Ihnen das zu erzählen, sodass wir dann im Anschluss dann gerne noch diskutieren können und auch Fragen stellen. Ich beschäftige mich, und Ramann hat es ja schon gesagt, seit 40 Jahren oder bald 40 Jahren mit diesem Thema, und jedes Mal, wenn ich mich hinsetze und wieder so einen Vortrag vorbereite oder Artikel schreibe, dann erwischt es mich und erschüttert es mich immer wieder. Ich finde es nach wie vor unsagbar verstörend, dass Ärzte und Ärztinnen, Schwester und Pfleger in psychiatrischen Kliniken und Anstalten Tausende von Menschen, wir reden hier von Hunderttausenden von Menschen, getötet haben. Und vielleicht muss ich, ein Kollege von mir, Hans Karlsson, Jude, der aus Deutschland emigrieren musste nach Holland und Schriftsteller war und auch Psychoanalytiker ist, der sagte, es ist ein Grauen, in das die Sprache vielleicht nicht hineinreicht, was ich heute mit Ihnen zumindest kurz besprechen will. Mir geht es darum, auf drei Ebenen gesellschaftliche Exklusionsprozesse in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts zu skizzieren, die dazu führten, dass Menschen so ungeschützt geblieben sind und dass deren Würde und Lebensrecht so wenig eine Rolle spielte, dass man sie zwangssterilisieren konnte oder auch töten konnte. Ich will das an drei Punkten deutlich machen. Das erste ist der Bereich der gesellschaftlichen Exklusionsprozesse. Die kulminieren dann im Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, so hieß das, mit dem 400.000 Menschen zwangssterilisiert worden sind. Als zweites will ich das festmachen an der Situation und den Exklusionsprozessen in den Anstalten, den psychiatrischen Anstalten während des NS. Und als drittes will ich es festmachen an dem, was 1945 gewesen ist, dem kollektiven Vergessen von Schuld in Bezug auf psychisch kranke Menschen. Beginnen möchte ich aber kurz, und da brauche ich jetzt ein bisschen Ihre Fantasie, mit was anderem. Nämlich, ich wollte Ihnen zwei Opfer vorstellen, und leider habe ich das irgendwie nicht richtig hingekriegt, von meinem PC auf diesen PC von Ihnen irgendwie so kompatibel zu machen, sodass ich Sie jetzt einfach bitte, ein bisschen sich was vorzustellen. Die erste Frau, die ich Ihnen vorstellen will, heißt Elfriede Lohse Wächtler. Vielleicht haben Sie schon mal von ihr gehört. Sie hat eine Künstlerin, deren Bilder heutzutage auch zum Beispiel noch im Städelmuseum in Frankfurt hängen. Wunderschöne expressionistische Bilder. Und sie war eine Hamburgerin, stammte eigentlich aus Sachsen, hat in Hamburg ihre schönste Zeit verbracht und ist im Laufe ihres Lebens häufiger psychisch erkrankt und kam dann ab 1932, 1933 häufiger in psychiatrische Anstalten, ist dann in Arnsdorf gewesen, eine große Anstalt in der Nähe von Dresden. Ihre Bilder wurden im Zuge der Ausstellung Entartete Kunst gezeigt und sie wurde ab 1936 dauerhaft in Arnsdorf untergebracht und am 31. Januar 1940, weil sie als unheilbar galt, in Sonnstein bei Pirna vergast. Sie war ein Opfer und sie war nur noch Opfer. Alles andere, ihre gesamte Identität, ihre Persönlichkeit war mit dem Eintritt in die psychiatrische Anstalt 1936 eliminiert. Sie war nur noch existent als psychisch Kranke. Die hätte ich Ihnen gerne gezeigt jetzt. Sie müssen sich das ein bisschen vorstellen und vielleicht googeln Sie sie mal. Elfriede Lohse Wächtler, gibt es auch im Internet noch schöne Bilder von ihr zu sehen. Oder wenn Sie im Städelmuseum sind oder auch in Hamburg in der Kunsthalle, schauen Sie mal nach ihr, da hängen wunderschöne Bilder. Als zweites hätte ich Ihnen vorgestellt Eduard Vögeli, und zwar ein Bild, ein Mann in einem Anzug, ein Porträtbild, und er trägt eine dunkle Brille und sieht so richtig cool aus, also würde ich mal so sagen. So 36, so ein bisschen, naja, geheimnisvoll, rätselhaft. Eduard Vögeli war Ende des 19. Jahrhunderts geboren worden, hatte versucht, sich über viele Jahrzehnte, sich und seine Familie über Wasser zu halten mit Hühnerdiebstählen, Zechprellerei und ähnliches und wurde auch häufiger verurteilt, kam dann nach dem Ersten Weltkrieg in psychiatrische Behandlung, wurde wieder entlassen, kam wieder zurück in psychiatrische Behandlung, wurde bei uns in Erlangen im Rahmen der offenen Fürsorge behandelt. Das war so ein sozialpsychiatrisches Programm in den 20er Jahren und ist dann auch 1935 endgültig in die Anstalt nach Erlangen, wo ich herkomme, eingewiesen worden und vermittelte den Eindruck, er sei blind oder könne nicht gut sehen. Und 1940 bemerkten dann die Ärzte und Pfleger, dass er das Ganze nur ein bisschen vorgespielt hatte, was sie so stinksauer machte, dass er dann im November 1940 als ein renitenter Patient in eine der Tötungsanstalten auch nach Sonnenstein-Pirna transportiert wurde und dort vergast wurde. Soweit die beiden Opfer. Von ihm können Sie im Internet nichts finden. Letztendlich von ihm gibt es nur noch seine Krankengeschichte und dieses Foto, das ich Ihnen gerne gezeigt hatte. Ich komme zu meinem ersten inhaltlichen Punkt. Der Krieg gegen die psychisch Kranken stand von Anfang an im Mittelpunkt der nationalsozialistischen Politik. Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses ist nicht zufällig am 14. Juli 1933 als erstes Gesetz erlassen worden. Der 14. Juli ist der Jahrestag der Französischen Revolution und in derselben Sitzung ist das Konkordat mit dem Heiligen Stuhl verabschiedet worden, um quasi den Widerstand der katholischen Kirche gegen die Zwangssterilisation durch dieses wunderbare Angebot des Konkordats, ich weiß nicht, ob es hier in Tübingen noch Konkordatslehrstühle gibt, gibt es bis heute, der Staat bezahlt die, sich diesen Widerstand der katholischen Kirche abzukaufen. Der Krieg gegen die psychisch Kranken hatte mit diesem Gesetz vor allen Dingen, und das will ich Ihnen kurz zeigen, eine ideologische Funktion, die weit über die Psychiatrie hinausreichte. Und es ging darum, über den Krieg gegen die psychisch Kranken zwei Dinge zu erreichen. Die Zustimmung zum nationalsozialistischen System zu erhöhen und Menschen, die sich abweichend verhalten und deren Familien einzuschüchtern. Ich will Ihnen an einem Beispiel aus Erlangen versuchen zu skizzieren. 1933, Mitte 1933, findet bei uns eine Ausstellung statt zum Mannheimer Schreckenskabinett. Das ist ja hier irgendwo in Ihrer Gegend hier. Das ist die Prinzhorn-Sammlung. Und dieses Mannheimer Schreckenskabinett diente dazu, letztendlich Kunst darzustellen, die mit psychisch Kranken erstmal überhaupt nichts zu tun hatten, und diese in diesen Ausstellungen der Öffentlichkeit zu präsentieren, um deutlich zu machen, was für Auswüchse die Weimarer Republik und diese verworrene Zeit im Kunstbereich hervorgebracht hat. Diese Ausstellung wurde in der Ankündigung benannt, in der Zeitung, man wolle zeigen, wie in der Kunst Scheußlichkeiten gemalt worden sind, die das Empfinden der Menschen, der arischen Menschen, zutiefst verletzen und dort nur Gefühle des Ekels auslösen können. Sie merken schon, das sind an Gefühle anknüpfende Worte, Ekel, Scheußlichkeiten. Aber 1933 ist man noch nicht weit genug, weil es fehlt noch ein zentraler Begriff, nämlich der Begriff der Entartung. Und diesen Begriff führt der Erlanger Psychiater Johannes Müller ein, weil er in diese Ausstellung Bilder von psychisch kranken Menschen mit hineinbringt. Und er will deutlich machen, dass die Kunst, also von Beckstein und anderen, dass die Kunst von diesen Menschen etwas mit einer Entachtung zu tun haben, mit einer Denkfigur, die da eingeführt wird, die weit über dieses Wort von Ekel oder Zerrüttung hinausgeht, sondern hinweist auf etwas, was nicht artgerecht ist und letztendlich auch ausgemerzt gehört, so die damalige Logik. Und das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses stand ja am Anfang 1933, als diese Debatte um entartete Kunst sich gerade in den Anfängen befand. Diese Eugenik, diese eugenische Vorstellung, die verfolgt ja zwei Ziele und deswegen ist sie so wirkmächtig. Die Eugenik macht auf der einen Seite ein ganz einfaches Weltbild. Die psychisch kranken Menschen und die geistig behinderten Menschen sind ein Zeichen einer Entachtung des Volkes und dadurch, dass man in diesen riesigen Anstalten diese Menschen durchfüttert und der arme, gesunde deutsche Arbeiter, der irgendwo sitzt, muss die auch noch bezahlen. Und dieser deutsche Arbeiter mit seinen 5 Kindern und seiner Frau kriegt gerade 3 Reichsmark am Tag und der psychisch Kranke kriegt in der Anstalt 12 Reichsmark am Tag. Damit bot man einen Feind an für gesellschaftliche Missstände. Und der Feind war der psychisch Kranke. Wenn dieses Problem der Psychiatrie, der psychisch Kranken, der Entachtung, wie man das sagt, wenn dieses Problem gelöst wird, dann lösen wir die soziale Frage in der gesamten Gesellschaft, weil finanzielle Mittel und Ressourcen frei werden für die gesunden, arischen und hochstehenden Menschen. Es wird damit aber auch angeknüpft auf eine individuelle Ebene, weil verrückt zu werden, den Verstand zu verlieren, nicht mehr Frau und Herr seiner selbst zu sein, das ist für uns Menschen etwas ganz Schwieriges, etwas, was mit großer Angst verbunden ist und vor dem wir uns sehr, sehr fürchten. Und das ist das Gefährliche an diesen eugenischen Ideologien, die in Abwandlung auch heute noch irgendwo unterwegs sind. Es wird angeboten, dem einzelnen Menschen oder vielen einzelnen Menschen auf einer Massenebene, wenn du dich damit identifizierst, dann identifizierst du dich mit einem Ideal des Guten, Reinen und Starken. Du machst letztendlich deutlich, dass du nicht zu denen gehörst, die jemals psychisch krank werden. Und so ist es möglich, alle Selbstzweifel, alle Fragen, alle Sorgen, die wir in Bezug auf unsere eigene psychische Gesundheit haben, dass man die dadurch aus dem Feld räumt. Und diese beiden Aspekte, das Versprechen einer sozialen Reinheit und Lösung und einer individuellen Reinheit, haben dazu geführt, dass in der Psychiatrie ein großes, radikales Moment von Beginn an zu erkennen ist. Dieses Zwangssterilisationsgesetz führt dazu, dass innerhalb kurzer Zeit, innerhalb von 3 Jahren, 200.000 bis 250.000 Menschen zwangssterilisiert werden, und zwar außerhalb der Anstalten. Weil in den Anstalten brauchte man das nicht, da gab es sowieso Geschlechtertrennung, gab es keine Sexualität, die war verboten und wurde bestraft, sondern es ging vor allen Dingen darum, junge, sich abweichend verhaltende Menschen durch dieses Gesetz zu treffen, und es war eine Leibesstrafe. Also ich habe dann auch häufig noch mit Frauen und Männern in den 80er Jahren, 90er Jahren, weil es um Entschädigung ging, gesprochen, die damals zwangssterilisiert worden sind als Jugendliche. Abweichendes, adoleszentes, pubertäres Verhalten stand im Fokus dieses Gesetzes. Und es war ein Terror auf der einen Seite, wehe, du verhältst dich abweichend, und es war eine Gratifikation für die Menschen, die sich an dieses System angepasst haben. also letztendlich sich an das System des NS als arische Bevölkerung angepasst haben. Und ich glaube, wir können diese politische Zuspitzung von 33 bis 36 nur verstehen, wenn wir sehen, dass dieses Gesetz, Zwangssterilisationsgesetz, auch weit außerhalb der Psychiatrie seine Wirkung erzielte. Man kann das allein an der Ausstellung zur entarteten Kunst 1936 in München sehen. Da ist es nämlich klar, da wird dieses Topoi der Entartung absolut in den Mittelpunkt gestellt. Und dann gibt es diese irrsinnig große Ausstellung im Haus der Kunst in München, der gesunden arischen deutschen Kunst rein. Und dann gab es in irgendeinem Nebengebäude, in einem Teil der Universität, die entartete, psychisch kranke Kunst, in der Beckmann, Nolde, Lose Wächter und sie alle, Georg Rosch und sonst was, auch hingen. Und was die Psychiatrie anbetrifft, müssen wir uns vorstellen, die Psychiater standen im Mittelpunkt des Nationalsozialismus. Die waren nie wieder so wichtig, wie sie zu diesem Zeitpunkt gewesen sind. Mitten in der Gesellschaft haben sie Menschen eingeschüchtert und die Zwangssterilisation beantragt und auch genehmigt und auch teilweise durchgeführt. Sie überschritt damit Grenzen. Und das, was sie hoffte, passierte nicht. Sie gewann keine größere Bedeutung, sondern es fand eine riesengroße Sparpolitik innerhalb der Psychiatrie statt. Und das hat die Psychiater insgesamt sehr enttäuscht und ist auch sicher eine der Erklärungen für die Radikalität, mit der sie in den psychiatrischen Anstalten geherrscht haben. Damit bin ich beim zweiten Punkt. Die psychiatrischen Anstalten in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts waren riesengroße, klassische, totale Institutionen. Das kennen Sie hier, glaube ich, in Tübingen nicht. Das ist hier Uniklinik, soweit ich das weiß. ich glaube, so eine große psychiatrische Anstalt. In Baden-Württemberg ist so die Reichenau, kenne ich da zum Beispiel, oder weiß nicht, was hier noch ist, Reutlingen oder sonst irgendetwas. Ich kenne mich in Baden-Württemberg nicht aus. Das waren riesige, nach außen hin abgeschottete Anstalten. Mit Tausenden von Bewohnern oder Anstaltsinsassen. Und diese Anstalten waren quasi so der Abschluss dieser Zonen des sozialen Elends. Und sie waren abschreckend und faszinierend zugleich. Also in Erlangen kann ich Ihnen sagen, da heißt es immer noch, und das stammt wirklich aus vor 100 Jahren, wenn du nicht artig bist, dann kommst du in die Hupfla. Das ist die psychiatrische Anstalt. Ich komme aus Schleswig-Holstein, in Niebel bin ich aufgewachsen, da hieß es, wenn du dich schlecht verhältst, dann kommst du nach Schleswig. Ich weiß nicht, was man hier bei Ihnen in Tübingen gesagt hat, wenn man nicht artig oder ein bisschen neben der Kappe gewesen ist. Es waren Orte des Schreckens und Orte der Faszination. Sie waren wie innere Kolonien organisiert, also eine Mauer. Das Personal wohnte mit den Patienten innerhalb der Anstalten, den Direktor auch. Der Direktor und die Wärter, hieß man sie damals, hatten absolute Gewalt über die Betroffenen, die in keiner Weise, in irgendeiner Art und Weise auch nur subjektiv sowas wie Widerspruchsrechte oder sonstiges waren, sondern sie waren nur Objekte ärztlichen und pflegerisches Handelns. Das führte schon während des Ersten Weltkrieges dazu, dass in den deutschen psychiatrischen Anstalten 70.000 Menschen an Hunger starben. Also es waren ungefähr 350.000 Menschen lebten während des Ersten Weltkriegs in psychiatrischen Anstalten und man ließ sie verhungern. Die nicht arbeitsfähigen Pflegebedürftigen, weil es kein Geld und keine Nahrung letztendlich gab. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten passierte jetzt Folgendes. Auf der einen Seite hatten sie versprochen, wir machen Schluss mit diesem Irrsinn der großen Anstalten. Wir werden sozialpolitisch nur noch eine aufbauende Fürsorge aufbauen und diese Anstalten durch zum Beispiel Zwangssterilisationen leeren. Auf der anderen Seite waren diese Anstalten in kurzer Zeit sehr, sehr voll, weil immer mehr Menschen, was verständlich und nachvollziehbar ist, auch durch den psychischen Terror des Nationalsozialismus psychisch dekompensierten und in die Anstalten eingewiesen worden. Das heißt, es gab einen großen Druck auf die psychiatrischen Anstalten während des NS und es gab aber noch was Zweites. Die Psychiater wollten unbedingt therapeutisch aktiv werden und waren es auch. Mitte der 30er Jahre erfand man ganz zufällig die Schocktherapien, also erst die Insulin- und die Cardiazol-Schocktherapie und dann ab Anfang der 40er Jahre auch die Elektroschocktherapie. Und vorher war schon auch die Arbeitstherapie in den 20er Jahren entwickelt worden von Hermann Simon. Und diese Schocktherapien und die Arbeitstherapie führten in den psychiatrischen Kliniken und Anstalten zu einem riesengroßen, heftigen therapeutischen Aktivismus. Man wollte heilen und man versuchte, so viele Patienten, die relativ frisch in die Klinik gekommen waren, noch nicht lange behandelt wurden, man versuchte, die durch die Therapien möglichst schnell wieder zu heilen und nach draußen in die normale Gesellschaft zu entlassen. Und so entstand in den psychiatrischen Anstalten die Dynamik von Heilen auf der einen Seite und Vernichten auf der anderen Seite, weil ab 1939 das Töten von Patienten anfing. Es fing an mit den Kindern. Im August 1939 wurde ein System geschaffen, ein Reichsausschuss gegründet mit den besten Kinderpsychiatern der damaligen Zeit. Und an diesen Reichsausschuss sollten alle Kinder gemeldet werden, von denen man dachte, dass weder Therapie noch pädagogische Maßnahmen dazu führen würden, dass sie gesund werden. Und dann wurde eine ärztliche Stellungnahme an den Reichsausschuss geschickt und diese Psychiater entschieden dann, ob das Kind in eine Kinderfachabteilung kommt. Das waren Abteilungen für Kinder- und Jugendpsychiatrie in den psychiatrischen Anstalten. Und dann wurde nach einer gewissen Zeit entschieden, werden sie getötet oder werden sie nicht getötet. Und die Gesundheitsämter, die während des Nationalsozialismus gegründet worden sind, ebenso wie die Erziehungsberatungsstellen, waren angehalten, Kinder zu melden, die als bildungsunfähig und nicht therapierbar galten. Damit war das Töten von Menschen innerhalb deutscher Krankenhäuser schon vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, dem 1. September, erlaubt. Mit dem Kriegsbeginn begann dann die Tötungsaktion gegen die Erwachsenen psychisch Kranken. Es begann mit den deutschen jüdischen Anstaltsbewohnern, die als erstes in die extra eingerichteten Tötungsanstalten transportiert worden sind. Grafeneck, hier bei Ihnen in Baden-Württemberg, war die erste oder ich glaube sogar die erste Tötungsanstalt, wo die Patienten von Ärzten nochmal untersucht worden sind und dann danach vergast worden sind. Diese Vernichtungsaktion T4 dauerte von 1939 bis zum Sommer 1941 und es sind im Rahmen dessen mehr als 70.000 Menschen in diesen Tötungsanstalten getötet worden. Und es gab auch da ein Gutachtersystem. Psychiater mussten Meldebögen ausfüllen in den Anstalten, schickten das dann an die T4-Gutachter und diese T4-Gutachter entschieden dann nach gewissen medizinischen Kriterien Arbeitsfähigkeit, Diagnose, Anstaltsaufenthalt, ob die Menschen getötet wurden oder nicht. Und dann wurden die abtransportiert und vergast. Diese Aktion diente der aufbauenden Gesundheitsfürsorge. Sie sollte quasi, da man damals noch dachte, dass man das tausendjährige Reich gründet, dafür sorgen, dass das arische Volk groß und stark wird. Damit war es aber nicht zu Ende. Während die zweite Vernichtungsaktion setzte dann ab 1942 ein, und zwar als Ausdruck des Kriegsverlaufes, also Stalingrad, Überfall auf die Sowjetunion, der vorausgegangen war, und die Bombardierung der deutschen Städte durch die Alliierten führten dazu, dass das deutsche Gesundheitswesen völlig überfordert gewesen ist und Krankenhausplätze und Krankenhausbetten fehlten. Man musste ganz viele Patienten aus Norddeutschland nach Bayern und Baden-Württemberg transportieren, um dort Platz für Lazarette und Krankenhäuser zu schaffen, und räumte die psychiatrischen Anstalten und schickte die nach Bayern und nach Baden-Württemberg, wo sie dann getötet wurden. Durch Hunger. In Bayern hat man sie auf Hungerstationen verhungern lassen oder aber indem man sie auch durch Medikamente tötete. Ich will Ihnen kurz vorlesen. Es gibt in Erlangen eine Ärztin, die hat nach 1946 geschildert, wie es damals gewesen ist. Sie war die verantwortliche Ärztin einer Hungerstation bei uns in Erlangen. Ich gehe durch einen Krankensaal. Es herrscht Totenstille. Bett steht an Bett. Blutleere, ausgemergelte Gesichter mit übergroßen Augen, die oft müde geschlossen sind, liegen in den Kissen, willen- und teilnahmslos. Irgendwo klingt eine Stimme auf. Abgezehrte, dünne Hände greifen in die Luft. Unaufhörliches Klagen. Und dann kommen sie an, in jenem seltsamen Inneren verständigt sein für das, was über sie verhängt war. Manchmal ist es, als sehen sie mit ihrem kranken, nach innen gerichteten Sinn durch die äußere Scheinform des Lebens und dann entblößen sie mahnend und anklagend ihre abgemagerten Glieder und bitten um Brot. Zuweilen aber geschieht es, dass ein Kranker in einer maßlos ausbrechenden Mischung aus Qual und Wut vor mich, seinen Behandler, tritt und mit erhobenen Fäusten furchtbare Verwüstungen und Verfluchungen auf ihn herabbeschwört. So wird es damals gewesen sein. Ich komme zu meinem letzten Punkt, nämlich der kollektiven Schuldabwehr, und will Ihnen dazu auch noch einen Vorgang aus Erlangen schildern. Im Dezember 1946 wird in Erlangen, in der Heil- und Pflegeanstalt, so hieß sie damals, Anouilhs Antigone aufgeführt. Der Regisseur Hans-Walter Grossmann erinnerte sich, es war im Jahre 1946. Der Spielort war, ich gestehe es, der Festsaal einer Irrenanstalt, deren theaterfreudiger Direktor, Herr Professor Leibrand, uns den Zutritt durch die verwinterten Gänge öffnete. Die Vorstellung fand, obwohl nur für Mitglieder der Universität zugänglich, im überfüllten Irrenhauskrankensaal in Erlangen statt und führte, und so kann man in der Zeitung lesen, zu heftigen Diskussionen in der Universität und in der Stadt. Und ich stelle mir vor, die Mauern einer psychiatrischen Anstalt sind geöffnet und Menschen, von denen viele eine solche noch nie von innen gesehen haben, setzen sich in diesen Festsaal, in dieser Anstalt. Und in dieser Klinik gibt es eine Kapelle. Und in dieser Kapelle steht über dem Altar: Ich bin der Herr, dein Arzt. Und nachdem diese Menschen durch diese dunklen Gänge in diesen Festsaal geführt worden sind, sehen sie dieses Stück, Anouilhs Antigone. Und im Publikum 1946 sitzt sicherlich auch Annemarie Wettley, das ist die Ärztin, die verantwortlich war für die Hungertoten, und ich habe da gerade daraus vorgelesen. Sie ist Freundin und spätere Frau des Professors und Leiters der Klinik. Und nebendran sitzt vermutlich oder ein paar Reihen hinter ihr Berthold Kien, ein T4-Gutachter, der aus Erlangen stammte, dann nach Jena gegangen ist, dort einer der schlimmsten T4-Gutachter war, der mit linker Hand und völlig emotional unberührt Tausende von Todesurteilen unterschrieb und nach 1945 panisch vor den Russen wieder nach Erlangen zurückflüchtete, und Frau Wettley hat ihm einen Freifahrtschein ausgeschrieben und gesagt, er war nur Mitläufer. Und neben diesen Mitläufern und diesen Tätern gab es sicherlich viele, die auch auf eine individuelle Art und Weise in Schuld verstrickt waren. Und auf der Bühne Antigones, Anouilhs Antigone, 1944 in Paris aufgeführt. Und Was fehlt in dieser Irrenanstalt? Es fehlen die Menschen, die getötet worden sind. Es fehlen in Erlangen die 900 Patienten, die in die Tötungsanstalten gebracht und dort vergast worden sind. Und es fehlen die 1200 Menschen, die durch Hunger zu Tode gebracht worden sind. Die Antigone, egal in welcher Fassung, dreht sich um ein Thema. Wie geht Theben um mit dem Leichnamen der Feinde? Oder aus der Sicht von Antigone, wie gehe ich um mit dem Leichnam meines Bruders, der vor den Mauern Thebens liegt? In diesem Festsaal in Erlangen waren viele hunderte Leichname präsent und gleichermaßen nicht präsent. Es wird sicher einige Zuschauer gegeben haben, das hoffe ich zumindest, die für einen kurzen Augenblick an diese Menschen dachten, damals 1946, oder auch einen Hauch von Unbehagen spürten, als sie dort neben den Tätern saßen. Aber als Gruppe schlossen sie sich zusammen, fügten sich zu einem Kollektiv, nahmen die Täterinnen und Täter in ihre Mitte auf, manche sicher auch mit Angst und Sorge, denn es waren ja Mörder. Als Gruppe wollte man sich mit der komplexen, verwirrenden und verstörenden Frage, wie konnte es passieren, ebenso wenig befassen, wie mit der Frage, was man selbst unternommen hätte, wie man am Grauen teilgehabt hatte und was man unterlassen hat. Und schon während der Vernichtungsaktion, schon während des Nationalsozialismus, hatte sich diese Dynamik entfaltet. Frau Wettley, eine der Täterinnen, formulierte in ihren Erinnerungen paradigmatisch, dass sie sich ja für die Gemeinschaft geopfert habe, indem sie tötete. Sie habe als Ärztin das grauenhafte Inferno, das ist ein Zitat, furchtbarer als alle Grausamkeiten der modernen Kriegführung erdulden müssen, weil sie zur tötenden Ärztin hat werden müssen. Sie habe, wieder Zitat, die eigene aufgezwungene Schuld in sich ins Unermessliche ansteigen lassen. Sie sei zur Mörderin gemacht worden, habe die Last des Tötenden dieses grauenhafte Gefängnis ertragen müssen. Stellvertretend für alle außerhalb der Anstalten lebenden Menschen. Und diese Menschen außerhalb der Anstalten wussten allermeist, schon lange vor 1945, was hinter diesen Mauern geschah. Aber sie hatten ihre Verantwortung delegiert. Und so wurde auf diese Weise, wie in diesem Festsaal, so wurde die Frage nach der Schuld kollektiv abgewehrt, weil sie viel zu konflikthaft, viel zu explosiv gewesen wäre. Versucht wurde, die verstörenden ethischen und moralischen Fragen auf ein möglichst abstraktes Niveau zu heben und der zentralen Thematik von Antigone aus dem Weg zu gehen. Nämlich, dass Antigone sich getraut hatte, als Subjekt gegen die Gruppe, gegen die Regeln, gegen die Staatsräson zu agieren und dass sie es gewagt hatte, ihren eigenen ganz individuellen Umgang mit den Zwängen, Bedrängnissen und Anrufungen der Zeit zu finden. Und mit der Schuldverleugnung, der kollektiven Schuldverleugnung, konnten alle diese drängenden und verstörenden Schuldgefühle abgewehrt werden und werden es teilweise bis heute noch. Denn wenn man sich, und das ist das Perfide, der Erinnerung an die eigenen Taten entledigt, und vor allen Dingen, wenn man sich nicht mehr an die Opfer erinnert, dann gibt es ja auch keine Taten. Und wo es keine Taten gibt, keine Opfer, gibt es keine Täter. Dann kehrt innere Ruhe ein. Und hier fand das bleierne Schweigen seinen Anfang, das, ich denke, teilweise bis heute über der psychiatrischen Versorgung und psychiatrischen Landschaft in Deutschland immer noch liegt. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Jo, ich danke auch. Und ich sage wie angekündigt noch ein paar Termine kurz. Jetzt ist doch die Zeit ein bisschen knapp, deswegen sage ich nur kurz. Und man kann noch weitere Infos auch auf der Seite nachschauen. Die erste Veranstaltung ist am 24.09. ein Infoabend zur radikalen Therapie von den Widerstandsnomadinnen. Die machen eben diesen Infoabend, vermutlich 17 oder 18 Uhr, steht aber noch nicht ganz genau fest. Wer daran Interesse hat, eine Mail schreiben. An pkit@posteo.de. Genau. Und da wird es unter anderem gehen, Theorie und Praxis der Radical Psychiatry, Arbeits- und Unterstützungstechniken aus dem Co-Counseling, der Theorie und Praxis der Transaktionsanalyse und der Theorie und Praxis der feministischen Bewegung in dem Kontext. Dann wird es noch weiter eine Veranstaltung vermutlich am 26.10. geben. Einfach auch genau die Blogseite im Blick behalten dafür. pkit.blogspot.de. Genau, richtig, dankeschön. Und zwar von den Autorinnen, Herausgeberinnen der Gegendiagnose 2. Das ist ein zweites wunderbar empfehlenswertes Sammelband von psychiatriekritischen linken Essays. Und im zweiten Band liegt der Schwerpunkt auf den Momenten, in denen wir in Anführungszeichen uns pathologisieren und selbst regieren und welche Rolle dabei Begriffe wie psychische Gesundheit und Krankheit, Normalität und Eigenverantwortung spielen. Dann gibt es noch einen Vortrag am 12. November zu Selbstbestimmung mit der Patientinnenverfügung. Da geht es darum, um die Möglichkeit, durch eine Patientinnenverfügung die Lücke der, also durch eben so eine gesetzliche Möglichkeit dieser Patientinnenverfügung, Zwangsbehandlung illegal zu machen an sich. Das macht Alice Halmi. Und die letzte Veranstaltung, die ich jetzt noch ansage, ist eine Buchvorstellung der Autorin von Die Macht der Psychotherapie im Neoliberalismus am Freitag, den 13. Dezember. Dafür stehen allerdings noch keine Orte fest für diese ganze Veranstaltung. www.pkit@blogsport.de mit G und Sport wie sportlicher Ehrgeiz. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, Thomas, dass du hier da warst. Ich danke dir auch für die technische Unterstützung. Genau, und jetzt kommt gleich die nächste Sendung, ist schon im Raum, und wir spielen nochmal unseren Intro-Song zum Abschied und auf Wiederhören, genau, bis bald. Eine Song, das Klavierstück in der Mitte war von Ever Music. Das ist auch eine Plattform, die lizenzfreie Musik anbietet. Genau. Viel Spaß noch.